Guten Abend. I'm going down that city of light. Gotta wear dark glasses, my future looks so bright. I gotta go to Las Vegas. Lord, I'm gonna get lucky someday. I don't believe most things I'm told, but I know those streets are paved with gold. I gotta go to Las Vegas. Lord, I'm gonna get lucky someday. I'm gonna go to Las Vegas, put my money down, and one of these days I'm gonna own that town. I got a black hat and bone and a juju doll. Gypsy woman told me, you can bet it all. I finally found where I belong. Pretty women gonna love me when they hear me sing my song. I gotta go to Las Vegas. Lord, I'm gonna get lucky someday. Eldorado with a little bit of luck. No, I ain't good looking, but just you wait and see. I can be the king because I choose to be. I finally found where I belong. Pretty women gonna love me when they hear me sing my song. I gotta go to Las Vegas. Lord, I'm gonna get lucky someday. Yeah. Der Song, der hieß Going to Las Vegas, und der Mann, der ihn komponiert und auf der Gitarre gespielt hat und gesungen hat, ist jemand, der eigentlich Zeit seines Lebens Mitspieler gewesen ist. Er hat bei Todd Rundgren gespielt, bei Delaney and Bonnie, bei John Mayall, dann bei Roger McGuinn's Thunderbirds, ist mit dieser Band im Rockpalast aufgetreten, das ist einige Jahre her. Dann war er bei Bonnie Raitt, dann bei Jackson Browne und Bob Seger. Und dann war er seit 1987 bei Fleetwood Mac und hat dort, das kann man so sagen, Lindsey Buckingham ersetzt. Der stieg aus bei Fleetwood Mac und er, Rick Vito, ist an seine Stelle getreten, hat zwei Alben mit Fleetwood Mac gemacht, nämlich Tango in the Night und Behind the Mask, zwei Welttourneen, und irgendwann hat er sich dann doch gedacht, nun versuche ich es mal solo. Rick Vito hat seine vierte Solo-CD veröffentlicht. Rick Vito and the Lucky Devils heißt seine Band und die CD, die heißt Rattlesnake Shake, die Band und er, das ist dann letztendlich nichts weiter als ein Trio. Going to Las Vegas, wie gesagt, noch einmal, so hieß der Song. Der nächste Interpret ist auch einmal Mitglied einer Band gewesen. Er war mal bei Canned Heat zu einer Zeit, als Canned Heat lange hinter ihren Erfolgen gewesen ist. Going Up the Country oder Let's Work Together oder wie auch immer. Walter Trout presents Deep Trout, so heißt die CD, die neue von Walter Trout, möglicherweise, aber eigentlich wahrscheinlich kein Wortspiel, bezogen auf den Film mit Linda Lovelace aus dem Jahr 1972, Deep Throat, sondern es ist eine Art Best-of von Walter Trout und es handelt sich um frühe Aufnahmen seiner Solo-Karriere. The Early Years of Walter Trout, so heißt die CD im Untertitel. Und wir hören von Walter Trout einen Titel, der heißt Sweet as a Flower. Just Goldwater, Trout, sweet as a flower. Wenn jemand aus Detroit kommt, dann hat er entweder mit Musik zu tun oder mit Automobilen. Das ist einfach so, denn seit den 50er Jahren ist Detroit eine der Soul-Hochburgen in den USA und die Automobilindustrie, die gibt es natürlich schon ein wenig länger. Was Nathaniel Mayer, er heißt in der Tat Nathaniel Mayer, angeht, hat er mit beiden zu tun, höchstwahrscheinlich. Er hatte 1962 einen Hit in den Billboard-Charts, der unter die ersten 40 kam. Village of Love hieß dieser Song. Das war seine erste Single und dann wurde es ruhig um ihn, relativ ruhig um ihn. Und er ging dorthin zurück, was man eben, wie gesagt, sonst in Detroit macht. Man baut auf irgendeine Art und Weise Automobile zusammen. Vor einiger Zeit hat Nathaniel Mayer endlich eine neue CD gemacht. Sie heißt I Just Want to Be Held. Und sie ist eben das, was aus Detroit kommt. Ein bisschen Soul, ein bisschen Blues, ein bisschen mehr Soul vielleicht, aber Blues auch auf jeden Fall. Ein Song aus dieser CD, dieses ungewöhnlichen Mannes. Und dieser Song, der heißt I Wanna Dance With You, Nathaniel Mayer. I want to dance with you. town, get the chief police car. Woman loving won't give me no peace, cause she keep me worried, bothered all the time. Cause she keeps me worried, bothered all the time. Well, my mama told me, my papa too, don't let that woman be the death of you, cause she didn't allow me stay out all night long. Cause she didn't allow me stay out all night long. Country Blues von einem Duo. Er heißt Paul Richelle und sie heißt Annie Raines. Er spielt Gitarre und hat gesungen und sie spielt Mundharmonika und auf anderen Songs dieser CD singt sie natürlich auch. Die CD heißt Going Home, Paul Richelle und Annie Raines, und der Song, der hieß Honky Tonky Blues. Candy Cane ist neulich in der Bundesrepublik auf Tournee gewesen, zusammen mit Sue Foley und Anno Popovic, und die neue CD von Candy Cane ist so etwas wie ein Selbstbekenntnis. Die CD, die heißt White Trash Girl, und sie schreibt selber: Seitdem ich auf die Welt kam, habe ich mich als Trash, also als Schmutz oder Schund gefühlt oder war von ihm umgeben. Ein White Trash Girl zu sein, ist keine Beleidigung für mich, es ist der Höhepunkt und die Feier meines gesamten Lebens. Ihr Vater saß im Knast, ihre Mutter war eine Packratte. Und trotz ihrer Bemühungen, also der Mutter, lebten sie während Candy Canes Kindheit von Sozialhilfe und Essensmarken in einem Trailer, in einem Wohnwagen. Und was machten sie? Sie wühlten im Müll umher. Sie verdiente dann mit 17 und 18 ihr Geld damit, dass sie für Magazine wie Jugs, Floppers und Hustler posierte. Sie wurde mit 17 Jahren Mutter und irgendwann begann sie dann zu singen. Und wie gesagt, diese letzte CD von Candy Cane heißt White Trash Girl. Und aus dieser CD hören wir einen Song und der heißt Misunderstood, Candy Cane. Misunderstood. I tried so hard. he just doesn't hear. He just won't believe me that I'm never leaving. He's misguided by fear. I'm only misunderstood. I'm just misunderstood. I try.